Abschnitt 13 von Die Ahnen, Markus König von Gustav Freitag. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Ehe in der Wildnis, Teil 1. Georg erwachte spät am Morgen, fühlte nach seinem heißen Haupt und sah sich verwundert in dem kahlen Raume um. Neben seinem Lager saß Ajax und wedelte. »Mir ist so, als wäre ich verheiratet und seit gestern ein Ehemann«, sagte er zu sich selbst. Vor ihm stand Wasserkrug und Becken, und dabei lag sorgfältig ausgebreitet ein Anzug aus seinem Reisebündel, den er bereits als verloren bedauert hatte. Er sprang auf und benützte die Gelegenheit, sich in besseren Stand zu setzen. Als er umschaute, stand die Leiter zum Oberstock angelehnt. Oben war alles still. Er wagte nicht hinaufzusteigen, aber er rief: »Jungfer Anna!« Doch kam keine Antwort. Da klopfte es an der Außentür, und auf sein Herein trat Anna in den Turm, einen rauchenden Topf und ein Schälchen in der Hand. »Guten Morgen, Junker«, grüßte sie mit niedergeschlagenen Augen. »Ich bringe die Morgensuppe.« »Ei«, rief der erstaunte Georg. Sie rückte einen wankenden Tisch heran, setzte den Schemel, goss aus dem Topf in die Schale und kühlte den Trank mit dem Löffel. Georg saß vor dem Frühstück. »Vor allem sagt mir, wer bin ich und wer seid ihr?« Da ließ sie den Löffel fallen, ein trauriges Lächeln glitt über ihr Gesicht. »Ihr seid mein Herr«, sprach sie leise. Aber als er ihre Hand ergriff, indem er die Frage wiederholte, »Wer seid ihr?«, da entzog sie ihm die Hand und antwortete niederblickend: »Ich bin eure Jungfer Anna.« »Hm«, summte er und trank aus der Schale. Anna ergriff das Wams, welches Georg abgelegt hatte, setzte sich ihm gegenüber auf die Bank und holte Nadel und Zwirn aus der Tasche. »Dies Loch hat die helle Barde des Hauptmanns gerissen. Auf dem Wege hierher grauste mir, wenn ich es ansah und dachte, wie wenig gefehlt hat, dass er euch am Leben traf.« Sie legte das Gewand in den Schoß und sah vor sich hin. Aber sie fasste es sogleich wieder und nähte eifrig über dem Ritz. Georg sah ihr schweigend zu. »Wisst, lieber Junker«, begann sie, »das Nötigste ist ein eigener Herd, auf dem ich für uns koche. Am Turme läuft ein Schlot hinauf. Es wäre geringe Mühe, hier oder oben einen Herd oder gar einen Ofen zu setzen. Vielleicht ist ein Töpfer in der Stadt zu finden. Ich habe ein wenig Geld gerettet, das in mein Kleid genäht war. Ist's euch recht, so sehen wir flugs, dass wir zu dem Herde kommen. Die Hauptmännin sagt, was wir an Essen gebrauchen, muss euch das Fähnlein liefern. Du lieber Himmel, es wird wohl dürftig sein, aber ich will's euch schon zurichten.« »Um das Geld sorgen wir nicht«, antwortete Georg. »Auch mich haben sie nicht ganz ausgeplündert, und wenn ich in die Stadt hinuntergehe, suche ich die Arbeiter.« »Wenn ihr geht und es euch nicht uneben ist«, bat Anna, »so nehmt mich mit, damit das Gesindlein sieht, dass ich zu euch gehöre. Sie werden dann eher Scheu haben, wenn ich einmal allein unter sie treten muss.« »Es ist also euer Wille, zu mir zu gehören?«, frug Georg. »Und wofür sollen die Leute euch halten?« »Nun, da ihr hier Fähnrich geworden seid, bin ich doch die Frau Fähnrichin«, antwortete Anna und stach heftig in das Wams. »Das ist richtig«, sagte er. »Ist der Herd das Erste«, fuhr Anna fort, um ihr von seinen Gedanken abzuziehen, »so ist eine Mausefalle das Nächste. Die Hauptmännin sagt, dass die Buben vom Tross darin großes Geschick haben. Die Falle aber ist dringend, denn das Mäusevolk rennt hier unverschämt, wahrscheinlich, weil es nichts zu knuspern vorfindet, wobei es still sitzen könnte. Heute Nacht habe ich mich entsetzt, als ich sah, dass eine ganz frech über euch weglief.« Georg sprang auf. »Jungfer Anna, ich weiß jemand, der zur Nacht an meinem Lager war und der mir auch die warme Decke übergelegt hat.« Anna ließ erschrocken das Wams auf die Erde fallen, aber im nächsten Augenblick lag sie an seinem Halse und klagte mit bebender Stimme: »Armer, wilder Georg!« »Anna, mein geliebtes Weib!« rief er sie umschlingend. Sie weinte still an seinem Herzen. Er hielt sie fest und wollte sie küssen, doch wie gestern glitt sie an ihm nieder und sah mit gefalteten Händen zu ihm auf. »Ihr seid mein und ich bin euer«, sprach sie leise. »Aber übt Nachsicht gegen mich. Mir graut vor der Zuchtlosigkeit, die mich in eure Arme geworfen hat. Wenn ich sehe, wie die es hier treiben, die zusammengehören, so erscheint mir alles wie Sünde und Frevel. Und wenn ihr mich mit feurigen Augen küsst, so fühle ich bittere Angst über unser Elend. Duldet mich, Herzensjunker, wie ich bin. Ich will euch dienen und für euch sorgen bei Tag und Nacht.« Georg hob die Kniende zu sich herauf. »Und was soll zuletzt aus uns beiden werden, Anna?« »Ich weiß es nicht«, antwortete sie tonlos, und in ihrem Blick fand er wieder die Angst, die ihn gestern erschreckt hatte. Er ließ sie los und setzte sich auf den Schemel. »Das wird eine Ehe wie im Himmel«, sagte er gutherzig und trommelte auf dem Tische. Anna stand abgewandt und zog an den Falten ihres Kleides. Nach einer Weile kauerte sie hinter ihm an dem Schemel nieder, und er vernahm ihr Flüstern an seinem Ohr. »Gedenkt an den Garten. Dort stand ich und sah täglich, wie die Rose wuchs. Mit der Zeit wurde sie größer, und als die roten Blätter aus der Hülle brachen, da kamt ihr zu mir. Und jetzt?« Sie schob ihm mit der Hand die Locke vom Ohr, aber sie schämte sich zu sprechen, was sie meinte, und barg ihr Antlitz am Schemel. Er aber gewann neues Leben aus ihren Worten und fuhr fröhlich fort: »Und jetzt, Jungfer Anna, da ihr meint, dass die Rose wieder aufblühen wird, will ich euch als ein wackerer Knabe auch sagen, was ich denke.« Und er sang: »Da das Röslein blühte zum ersten Male, kam ich zu ihr. Wenn es wieder blüht zum andern Male, kommt sie zu mir.« Anna saß noch hinter dem Schemel und barg ihre Wange an der Lehne, er aber trat zu ihr und hielt seine Rechte hin. »Traut mir, liebe Jungfer Anna, hier gelobe ich, ich will euren Sinn ehren.« Da ergriff sie die Hand ihres Herrn und küßte sie. Darauf setzte sie sich still auf die Bank und fasste die Nähterei aufs Neue an. »Darf ich noch ein drittes sagen, Herr?« frug sie nach einer Weile. »Ja«, rief Georg, »jetzt höre ich euch vergnügt zu, denn jetzt weiß man doch, wie man daran ist. Also, was hat die Frau Fähnrichin zu wünschen?« »Du liebes Leben, zu wünschen wäre viel. Aber das Dritte, was gleich nach dem Herde kommen sollte, ist dieses. Ihr müsst unsere Braut zeugen zu einer kleinen Gasterei oder Kollation auffordern. Vor allen anderen jedoch die Frau Hauptmännin. Das muss sein, damit die Ehe bestätigt und ihnen lieb werde.« »Ihr habt recht«, sagte Georg. »Aber worauf einladen? Küche und Keller sind nicht vorhanden, und wären sie zur Hand, so würden sie leer sein.« »Sagt ihnen nur in eurer lustigen Weise, dass ihr sie einladen wollt und dass ihr auch etwas daran zu wenden habt, so werden sie euch schon allerlei Gutes nachweisen, denn bei solcher Gelegenheit werden die Leute erfinderisch.« Als Georg dem Hauptmann den Morgengruß bot, rief ihm dieser entgegen: »Der Forderung des Ordenspflegers bin ich zuvor gekommen. Ich habe in der Frühe zwei von den Alten als Botschaft zu ihm gesandt, damit er wisse, dass unser Fähnlein euch aufgenommen hat und dass die Jungfrau unter der Fahne euer Eheweib geworden sei.« »Wie wird der Arge das ertragen?« frug der Fähnrich finster. »Er wird gute Miene machen und seinen Grimm still bewahren«, antwortete der Hauptmann. »Denn eure Rede über den Hochmeister hat das Junkervolk in Verwirrung gebracht, und ich denke, sie brauchen uns nötiger als wir sie.« In dieser Weise wurden die jungen Gatten wenigstens für die nächste Zeit einer Gefahr enthoben. Auch der kluge Rat, welchen Anna erteilt hatte, erwies sich als heilsam. Der Hauptmann und seine Frau ließen sich nicht nehmen, die neuen Würdenträger bei ihrem ersten Besuche in der Stadt zu geleiten, und diese Einführung war nicht unnütz, denn die Neulinge wurden mit großen Augen betrachtet. Und wenn Anna auch bemerkte, dass Georg den Männern und Weibern ganz wohl gefiel und in seiner sorglosen Keckheit überall gut Bescheid zu geben wusste, so war das doch bei ihr selbst weniger der Fall. Ihr zog sich das Herz zusammen vor der Rohheit und Unsitte, welche sich so dreist auf den Straßen darbot, und sie vernahm zuweilen hinter sich freche Nachrede von wüsten Gesellen und Dirnen. Zu besonderem Kummer gereichte ihr, als sie ein Kleid aus ihrem eigenen Reisebündel auf fremdem Leibe über die Gasse laufen sah, und sie fühlte sich bitterlich gedemütigt, wenn die Hauptmännin aufforderte, vor der Dirne eines einflussreichen Doppelsöldners stehen zu bleiben und mit dieser freundlichen Gruß zu tauschen. »Die armen Dinger sind nicht wie wir«, erklärte die gebietende Frau, »aber sie haben ein mühsames Leben, und manche von ihnen hätte ein besseres Schicksal verdient.« Dennoch schaffte der Gang den ersehnten Herd, denn in einem Winkel der Stadt fand sich im leeren Hause zwischen einem großen Hauf Scherben ein alter Töpfer, dessen Lebensmut zerbrochen war wie seine Ware. Als dieser später mit Anna im Turm eine vertrauliche Unterredung gehabt hatte, erklärte er sich zu jeder Leistung bereit, und es machte sich, dass er an einem dunklen Abend sogar das nötigste Kochgeschirr aus der Tiefe seines Scherbenhaufens auf den neuen Herd lieferte. Auch der Kriegszug gegen die Mäuse wurde durch einige braune, fingergewandte Buben auf der Stelle mit gutem Erfolge eröffnet. Vollends die Einladung zu einer Kollation fand bei allen Würdenträgern des Fähnleins günstige Aufnahme. Wutz der Lokumtenens schenkte als Angebinde in die junge Wirtschaft Tische und Stühle, die er, wie sich später ergab, einer Kammer des Rathauses entführte, und der Hauptmann erbot sich, ein Fässlein guten Weines gegen gutes Geld zu beschaffen. Anna hegte den Verdacht, dass er es in einem Winkel des Schlosskellers enthob, in welchem der Schatz vor den Luchsaugen der Knechte verborgen lag. Auch die Hauptmännin versprach der jungen Frau jede Hülfe in der Küche, und als Anna sich eines Nachmittags aus der Schlosspforte ins Freie wagte, sah sie Buben der Bande mit einem Korb Hühner vom Lande her dem Schlosse zuziehen, und als sie die Knaben ausfrug, ergab sich, dass diese auf Befehl einen Beutezug in den Dörfern der Umgegend unternommen hatten. Da geriet für einige Stunden das ganze Fest in Gefahr zu scheitern, denn Anna kränkte sich so tief über den unredlichen Erwerb der Mahlzeit, dass Georg ins Mittel treten und die wohlgemeinte Gabe ablehnen musste, weil jedes Hochzeitsmahl Unglück verheiße, wenn es nicht um Geld erworben sei. Trotz dieser Störung verlief die Kollation besser, als Anna gehofft hatte. Die Hauptmännin erschien in einem prächtigen Gewande mit Federn auf dem Hute, und die Landsknechte saßen, ihrer Würde froh, mit steifer Förmlichkeit am Tische, bis der Wein ihnen die Zungen löste. Aber obwohl sie weniger laut wurden als sonst und Flüche und rohe Reden nach Möglichkeit vermieden, weil sie sich durch die vornehme Haltung der beiden Wirte beengt fühlten, so waren sie doch eben darum sehr erbaut von den neuen Bekannten, und Wutz, ein alter Knabe, der in Stürmen und Streiten fast ein halbes Jahrhundert ausgehalten hatte, wollte beim Abschiede Annas Hand gar nicht loslassen und versicherte einmal über das andere, dass sie niemandem ähnlicher sehe als seiner Mutter. Der Hauptmann aber, stolz auf seine neuen Zugehörigen, erbot sich gegen Anna, Erkundigungen nach ihrem Vater einzuziehen, weil er am nächsten Tage das Lager des polnischen Haufens besuchen musste, um mit Hauptmann Heinzelmann Streitigkeiten auszugleichen wegen der Grenzen, in denen das Fähnlein beuten durfte. Und als Anna ihn bat, ein Brieflein an ihren Vater mitzunehmen und sich wegen des Lösegeldes zu erkundigen, versprach er auch dies. Am anderen Tage legte Georg, der das Heiligtum des Haufens, die Fahne, nicht auf längere Zeit verlassen durfte, dem Hauptmann zwei Briefe an das Herz. Der eine war an Herzog Albrecht, worin er den Herrn um Schutz bat, auch einige vorsichtige Andeutungen über die abenteuerliche Lage des Fähnleins beifügte. Der zweite aber war an seinen Vater, In diesem berichtete er sein Schicksal und wie er dazu gekommen sei, Anna zu seiner Frau zu machen. Er entschuldigte den schnellen Entschluss, flehte um den Segen für die Ehe und dass der Vater von ihm in seiner bedrängten Lage nicht die Hand abziehen möge. Er bat den Landsknecht beim Abschiede dringend, die Briefe in der Stadt, welche die Polen besetzt hielten, an einen Kaufmann abzugeben, den er von der Handlung her als zuverlässigen Mann kannte. Der Hauptmann betrachtete die Briefe mit schlauer Miene, indem er das Beste versprach, und Georg sah dem Abreitenden vom Tore noch lange traurig nach. Denn erst jetzt, wo er seine Lage dem Vater berichten musste, fiel ihm die Not in der Fremde schwer auf das Herz, und er wurde sehr unsicher, wie sein Vater die unwillkommene Kunde aufnehmen werde. Diese Sorge hätte er sich ersparen können. Denn als Hans eine Wegstrecke geritten war, nahm er die drei Briefe der Fähnrich-Familie hervor und betrachtete sie, da er des Lesens unkundig war, mit Kopfschütteln aufs Neue von der Außenseite. Endlich beschloss er, so redlich zu sein als irgend möglich und wenigstens der Frau seinen ritterlichen Dienst nicht zu versagen. Die Briefe des Fähnrichs aber behielt er in der Hand, bis er in einem alten, einsamen Birnbaum hoch über dem Boden ein Loch entdeckte. Dort verbarg er sie, weil ihm unschicklich schien, die mühsame Arbeit eines guten Gesellen zu vernichten und weil er doch von Besorgung der Briefe Unheil für sich und das Fähnlein erwartete. Denn seine Hauptmannschaft und der gegenwärtige Zustand waren ihm gerade recht und er fürchtete durch das Papier die Fahne und den Fähnrich, auf den er bereits große Stücke hielt, in irgendeiner Weise zu verlieren. In dem wilden Baume verfielen die Briefe, welche das Schicksal Georgs und Annas zum Bessern wenden sollten, dem kleinen Tross der braunen Heide. Die Spinnen und Käfer krochen neugierig hinein, die Fledermaus nagte daran und zuletzt kam das Eichhorn und benutzte sie bei seinem Wochenbett. Als Hans zurückkehrte, begrüßte er im Turme die Frau Fähnrich, welche am Herde kochte. Er setzte sich nieder und sah sie mit seinem schlauesten Blick an, während sie mit gefalteten Händen und unsäglicher Angst vor ihm stand. »Könnt ihr mir etwas Gutes erweisen? So tut es«, begann er, auf den Topf zeigend. »Denn auch ich bringe gute Nachricht. Ein kleiner alter Herr mit scharfen Augen und heller Stimme, ist er das?« »Mein Vater«, rief Anna. »Seinem Zeichen nach ein Koch mit einer langen Fleischerschürze, welcher arme Ritter bug«, fuhr Hans prüfend fort. »Das ist der Vater nicht«, seufzte Anna. »Mit seinem Namen heißt er Magister Fabricius«, fuhr Hans siegreich fort. Die Tochter umklammerte mit beiden Händen die große Faust des Landsknechts. »Aber der Vater in der Küche?« klagte sie. »Er ist Koch, weil er zu den Waffen nicht tauglich ist. Was konnte ihm Besseres begegnen? Ein kleiner, behender Kerl. Er ist ganz munter in seiner Art und sie behandeln ihn gut. Ihr sagt ganz richtig, dass er schwach in der Küche ist, aber dafür versteht er zu lesen besser als ein Ratschreiber. Er ist bei ihnen Koch, Schreiber und Leser.« Hans schüttelte den Kopf und lachte. »Ich habe dort neuen Brauch erlebt, der seither unter den freien Knechten unerhört war. Die Alten sitzen abends bei Lichte im Haufen, er in der Mitte, und er liest vor ihnen, so dass sie alle zuhören und zuweilen sogar ihr Karnöffelspiel vergessen. Auch mich haben sie aufgefordert, anzuhören, und um euretwillen fügte ich mich in die Sitte und vernahm, wie euer Vater von einem Bettelmönche las, welcher für sein Kloster sammeln wollte und zu einem Bauern kam. Der Bauer nahm ihn auch auf, gab ihm aber keine Eier und keinen Käse, sondern setzte ihm scharf zu mit subtilen Worten, indem er ihm die Nichtswürdigkeit seines Lebens und der ganzen Pfaffenwirtschaft vorhielt, so dass der Kopf des Mönches dick und rot wurde. Was der Bauer nach den Reden eures Vaters über die Pfaffen zu klagen wusste, ist gar nicht wiederzusagen, aber es ist alles wahr und die Gesellen dort drüben hatten dieselbe Meinung.« Und leiser fügte er hinzu: »Zuletzt fing euer Vater auch noch an, aus eigenem Kopfe zu reden und ermahnte meine Kameraden mit hohen Worten, dass sie sich allerlei Unzucht abgewöhnen möchten. Manche lachten, andere hörten ihm zu, weil man merkte, dass er's ehrlich meinte. Ich denke, es wird nicht viel nützen, denn es sind Teufelskrabben unter ihnen, welche die anderen anstiften. Doch muss ich sagen, euer Alter gefiel mir nicht übel, und ich frug die Knechte, welches Lösegeld sie von ihm hofften. Aber sie waren ganz eingebildet auf seine Leserei und wollten ihn ungern missen. Nur ein Schreiben habe ich mitgebracht, das er mir heimlich bei meinem Abgang zusteckte. Er zog ein zusammengelegtes Papier heraus und legte seine Hand darauf. Anna fasste wieder flehend die Hand. »Haltet an, Weiblein«, sagte der Landsknecht. »So schnell geht das nicht. Es könnte etwas darin stehen, was unserer Bruderschaft schädlich wäre, denn wenn die drüben auch im Ganzen sich gewissenhaft halten, es sind doch Feinde, und ich weiß nicht, wie ich euch Macht über den Brief geben soll. Kommt herbei, Jörge. Ich will eurem Schwur trauen, wenn ihr mit hineinseht und mich versichert, dass sie jedes Wort so vorträgt, wie es geschrieben steht.« »Wenn Anna das will«, versetzte Georg. »Tretet heran«, rief Anna hastig und öffnete den Brief. »Liebe Tochter, meinen besten Gruß zuvor. In der Hoffnung, dass Herr Hans Landsknecht dies Brieflein an dich abgeben wird, schreibe ich dir mit der nötigen Vorsicht aus meinem Gefängnis in der Höhle der Zyklopen.« »Er meint die schwarze Küche«, erklärte Hans. »Liebes Kind, was du mir über dich und meinen lieben Sohn Regulus schreibst, das erlöst mich von der unablässigen Angst, welche ich bei Tag und Nacht deinetwegen in mir herumgetragen habe. Freilich bereitet es auch Kummer von anderer Art, doch dieser ist erträglicher und geht zum größten Teil die Zukunft an. Geliebte Kinder, ich sende euch beiden meinen väterlichen Segen aus gerührtem Herzen, und ich hoffe, was etwa noch an der Form und Ordnung fehlt, wird sich später nachholen lassen, und zumal wenn auch mein Sohn Georg bei seiner Freundschaft das Nötige tut. Diesem vertraue ich gänzlich wegen deines künftigen Glückes. Liebes Kind, um mich sollst du dir keinerlei Kummer machen, denn Pan Stibor, der hiesige Kastellan, ist nicht ganz ohne lateinische Zucht, und ich darf auf seinen Schutz hoffen, sowohl wegen seiner Wissenschaft als auch, weil er mich beim Lesen und Konzipieren der lateinischen Briefe verwendet. Und obgleich die Polnischen mir nicht zugeben wollen, dass ich widerrechtlich in Haft gehalten werde, weil sie nämlich auf die deutschen Städte und vorab auf die Torner sehr zornig sind, so merke ich doch, dass sie sich heimlich meinetwegen in ihrem Gewissen bedrückt fühlen, und ich hoffe, sie werden mich zuletzt noch freigeben oder doch wenigstens gegen Gelöbnis der Wiederkehr entlassen, damit ich mich in Danzig nach einem mäßigen Lösegeld umtue. Auch tröstet mich, dass die Leute hier von den Auguren keinerlei gute Meinung hegen. Liebe Tochter, lieber Sohn, ich bitte täglich den allmächtigen Gott, euch in seinem gnädigen Schutz zu bewahren, und ich bin mit Anwünschung eines besseren Schicksals für uns alle, meiner lieben Kinder, getreuer Vater, M. Fabricius.« Anna hielt den Brief lange in der Hand. So harmlos und warmherzig fand sich der Vater in die wilde Vermählung, er ahnte nicht, was ihr die Seele bedrückte. Und sie sagte zärtlich: »Ach, der liebe Vater! Er behält auch im Unglück sein gutes Vertrauen zu aller Welt.« Georg aber rief fröhlich: »Gepriesen sei der Herr Vater und bedankt für jedes Wort, das er im Guten von mir schrieb.« Er wandte sich zum Hauptmann, der unterdessen am Herde bei seiner Schüssel beschäftigt war. »Hat euch nicht missfallen, Hauptmann, dass der Herr Magister den fremden Haufen vorlas, so vermag die Fähnrichin ebenso gut vor euch zu lesen, denn ich bewahre ein Büchlein, welches noch besser ist als jenes von dort drüben.« Er holte aus seinem Gewande den gefalteten Bogen, welcher dem Magister so leidvoll geworden war. Hans erkannte Sonne und Mond, Ochs und Eselein und sagte erfreut: »Es ist richtig. Dies ist ganz dieselbe Art, aber wie getraut sich die junge Frau damit, fertig zu werden?« »Sie ist gelehrt wie ihr Vater«, erklärte Georg mit unverhohlener Bewunderung, »und sie vermag alles noch viel schöner zu verkünden als er.« »Steht das so mit ihr?« rief Hans erstaunt. »So lade auch ich die Ansehnlichen des Haufens, welche um das Schloss hausen, zu einem Fässlein Bier, und eure Frau soll vor diesen ihre Kunst erweisen, wenn es ihr selbst genehm ist.« So machte sich's, dass an einem der nächsten Tage Anna mit dem Büchlein in der Halle des Hauses saß. Aus dem hohen Fenster fiel der Lichtstrahl auf ihr Haupt und die bedruckten Blätter. Hinter ihr stand Georg mit der Fahne, um sie herum saßen und kauerten Weiber des Haufens, weiter ab die wilden Gestalten der Männer, viele ihre Trinkgläser neben sich. Vorn auf einem Sessel, der sonst dem Bürgermeister gedient hatte, dehnte sich Hans, sein großes Schlachtschwert zwischen den Beinen. Bevor Anna begann, sprach sie zu Georg: »Sagt ihnen, Herr, was es ist, das sie hören wollen.« Und Georg musste erklären: »Was die Jungfrau aus dem Buche lesen wird, ist die Botschaft von der Geburt des Herrn, wie sie wahrhaftig von seinen Schülern verzeichnet worden ist. Sie ist jetzt ganz neu in unserer Sprache ans Licht gebracht und soll eine Grundlage unseres Glaubens sein. Darum ist es gut, dass wir alles vernehmen und wissen.« Und Anna begann mit ihrer wohltönenden Stimme, langsam und laut, sie selbst in ehrlicher Andacht, so daß mancher narbige Sünder, welcher sie ansah, sich der Frau unter der Fahne freute. Sie las von der Geburt des Kindes, von den Weisen aus dem Morgenlande und von dem argen König Herodes. Neugierig und mit vorgebeugten Hälsen hörten die verlorenen Kinder zum ersten Mal in verständlichen Worten, die ihnen wie ein Lied klangen, den Bericht, von dem sie in der Kinderzeit eine undeutliche Kunde vernommen hatten. Als Anna nachdrücklich aussprach, wie der Herr heißen sollte, nahm Hans feierlich seinen Hut ab, und seine Getreuen folgten dem Beispiel. Und als sie nach dem Besuch der Weisen einen Augenblick innehielt, erhob sich zu aller Erstaunen Wutz, der sonst schweigsam das Seine tat, und rief begeistert: »Ja, alles war so, wie es hier gelesen wird, denn, liebe Gesellen, ich selbst war auch dabei, als einer von den drei Königen. Ich war noch halbwüchsig, und wir trugen an einer Stange den Stern, der sich drehte, wenn man einen Faden zog. Einer aber von den dreien muß schwarz gewesen sein, denn ich war der Schwarze. Und auch das Übrige, Ochs und Eselein, sind richtig, denn es war viel davon die Rede, wie wir von Haus zogen und Eier einsammelten. Die wirklichen Könige aber haben nicht genommen, sondern gebracht«, unterbrach Hans, um den Aufgeregten zu beschwichtigen. »Und sie haben als Könige auch nicht Eier geboten, sondern, wie sich gebührt, Gold und kostbares Gewürz, womit man den Wein bessert.« Doch Wutz ließ sich nicht abweisen. »Alles andere aber ist so, wie es im Buche steht, und wie diese drei heiligen Könige aus der Gesellschaft gingen, so grüßten sie höflich und sagten: Wir wünschen dem Herrn einen goldenen Tisch, an jede Ecke einen gebratenen Fisch. Das war damals, als meine Mutter noch lebte.« Und er setzte sich schnell wieder hin. Als aber weiterhin König Herodes seine Rache übte und die unschuldigen Kindlein umbringen ließ, ergriff die Unruhe auch die Weiber. Sie seufzten, einige hoben die Hände, und man vernahm den Ruf: »Was haben die armen Kinder verschuldet, der Bösewicht?« Und Hans spuckte verächtlich aus und rief mit mächtiger Stimme: »Dieser König Herodes war zu seiner Zeit ein Mistfink. Ich denke, bei diesem Morde hat sich kein redlicher Landsknecht gebrauchen lassen.« Zuletzt erhob sich Anna und sprach ein kurzes Gebet. Da standen auch die Zuhörer auf, die Männer entblößten die Häupter wie in der Kirche, und alle gingen vergnügt auseinander. Dem Hauptmann aber war bestimmt, dass er noch weiter für die Erbauung des Fähnleins sorgen sollte, auch wo er selbst ganz andere Unterhaltung beabsichtigte. Wenige Tage nach der Vorlesung zog er mit einem Teil der Bande zu Pferde aus dem Schlosse, ohne seinem Fähnrich vorher eine Mitteilung über den Zweck der Reise zu machen. Denn er dachte wohl an das Versprechen, das er gegeben, die Fahne von Geschäften zweifelhafter Art fernzuhalten. Zu diesen Unternehmungen gehörte der Ausguck an der Weichsel auf vorüberfahrende Kähne und der unregelmäßige Zoll, welcher von diesen erhoben wurde. War auch seit dem Frieden größere Mäßigung nötig geworden, und ein Ausrauben der Ladungen nicht mehr ratsam, so hielt doch Hans ebenso gut wie die Polen darauf, einen kleinen Anteil als Steuer zu erheben, und er gedachte damit fortzufahren, bis die Klagen der Geschädigten übermächtig würden. Diesmal fand er an dem Ladeplatz nur geringe Beute. Ein Fahrzeug, welches mit Ballaststrom auffuhr, und in dem Kahn einen einzelnen Reisenden, den das Unglück in der letzten Zeit hart verfolgt hatte. Es war der kleine Buchführer von Thorn. Hannus, der sich auf dem Deck sorglos über seine Kiste gebeugt hatte, hob erschrocken das Haupt. Ihn umgaben wilde Gestalten mit gezückten Waffen, und rote Gesichter mit wütenden Augen beugten sich über seinen Kram. »Wer bist du und was führst du?« rief der Hauptmann, ihn an der Brust packend. »Ich bin Hannus, der Buchführer von Thorn.« »Was birgt er in der Tasche?« frug Hans Stehfest einen Genossen. »Leer wie eine Kirche«, versetzte Wutz. »Hebt den Kasten auf und schüttet um.« Der Deckel krachte, die Bücher kollerten auf die Planken, der Landsknecht störte mit seiner Hellebarde in dem Haufen, dass eine Anzahl Büchlein in das Wasser fiel. Hannus sah die Holzbände aus der Flut auftauchen und vermochte einen Schrei nicht zu unterdrücken. »Die Adagia des Herrn Erasmus!« Dem Landsknecht tat der Schmerzensruf leid, darum entschuldigte er sich, indem er den kleinen Mann anherrschte. »Untersteh dich, nicht zu winseln! Danke den Heiligen, wenn es welche gibt, die um deinesgleichen sorgen, dass wir dich nicht in das kalte Bad tauchen, worin deine Ware schwimmt, denn du hast uns betrogen.« Hannus erhob flehend die Hände. »Wir haben Besseres von deinem Kasten erwartet, und du hast uns unnütze Mühe gemacht. Doch halt, antworte mir, wenn du deine heile Haut liebst, wahrhaft auf eine Frage.« Er stampfte mit der Hellebarde vor ihm auf die Planke. »Führst du unter deinen Büchern auch solche, in denen von allerlei die Rede ist, was sie die neue Lehre der Wittenberger nennen, von Mönchen mit Eiern und von dem König Herodes und dergleichen?« Hannus sah furchtsam auf den wilden Mann. Er wusste nicht, ob die Wahrheit ihm zum Heil oder Verderben sein würde. »Wir führen Altes und Neues«, sagte er endlich demütig. »So zeige mir das Neue.« Der Buchführer kauerte nieder und bot einige Büchlein dar. »Narr«, schalt der Landsknecht, »würde ich dich fragen, wenn ich selbst lesen wollte? Was ist dieses? Hier erkenne ich einen Mönch mit einem Katzenkopf und einen Bauer.« Er wies es seinem Gefährten. »So ungefähr sah das aus, was die drüben in der Küche bewahrten, und liest denen dort der Magister Fabricius, so soll uns dieses seine Tochter lesen.« Hannus horchte hoch auf, aber er fürchtete sich zu fragen, und in der Zerstreuung nahm er ein größeres und hielt es dem Hauptmann hin. »Dies ist dicker und größer als das, welches die drüben haben«, entschied der Landsknecht zufrieden. »Um dies Buch pfände ich dich, deine andere Ware magst du behalten.« Er wandte sich zum Abgange. Hannus fasste ein Herz und rief dem Landsknecht nach: »Nehmt eine Frage nicht für ungut. Ihr spracht von einer Tochter des Magisters, welche bei euch weilt. Heißt sie mit Namen Anna, welche ehedem in Thorn war?« »Wohl möglich, dass es dieselbe ist«, versetzte der Hauptmann. »Das arme Kind«, seufzte Hannus. »Ihr braucht nicht groß, um sie zu klagen«, sagte der Landsknecht zornig. »Sie hat es so gut wie das Beste unserer Weiber. Der Fähnrich Jörge selber sorgt für sie.« »Barmherziger Gott«, klagte Hannus wieder, »wollt ihr mir noch sagen, wo der Vater ist?« »Den halten die Polen dort hinten gefangen, bis er Lösegeld zahlt.« Hans Stehfest hielt bei der Leiter an. »Sieh zu, Wutz, ob die Luft rein ist.« »Nichts zu sehen und zu hören«, antwortete der Genosse. »Man hat Beispiele«, fuhr der Hauptmann fort, »dass es Unglück bringt, fromme Bücher ohne Entgelt zu gewinnen. Mats Rotkopf, der einem Pfaffen sein Brevier abgenommen hatte, plumpte in der nächsten Nacht vom Fußwege in den Sumpf, und als ich 8 Tage darauf des Weges kam, sah ich verwundert ein Büschel rotes Gras im Moder, bis ich erkannte, dass es sein Haarschopf war, die arme Seele aber war irgendwo hingefahren.« Er griff in seine Tasche und brachte mit Mühe kleine Silbermünzen ans Tageslicht. »Merkt auf, Männlein, wir wollen als redliche Knechte euch Gelegenheit geben, Geld zu verdienen.« Er warf das Buch auf die umgestürzte Kiste. »Kommt heran, ihr setzt das Buch, ich setze dagegen mein Silber, und wir würfeln darum.« Hannus vernahm erschrocken die neue Zumutung. »Und sie würfelten um seine Kleider«, murmelte er. »Behaltet das Buch lieber so.« »Ich will aber nicht«, rief der Landsknecht und stampfte mit der Hellebarde auf. »Hat einer von euch Würfel?« »Nicht deine Schelmbeine, Wenzel, er soll ehrliches Spiel haben.« Er legte die Würfel, welche ihm Wutz reichte, auf die Kiste. »Frisch, Kleiner, und sperrt euch nicht, wir haben keine Zeit.« Hannus warf mit zitternder Hand. »Daus und vier ist wenig«, sprach der Hauptmann, die Würfel in seiner großen Hand schüttelnd. Er schwenkte sie auf das Holz. »Fünf und sechs, ihr habt verloren. Geld und Buch sind mein. Alles ist mit rechten Dingen zugegangen und ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Denn selbst der Kaiser darf sich nicht beklagen, wenn die Würfel gegen ihn fallen.« Und auf die schwimmenden Blätter weisend, schloss er gnädig, »Fische auf, Wutz, was du erreichen kannst, damit das Männlein durch uns in nichts zu Schaden kommt.« Hannus empfing dankend einige triefende Bücher. »Er ist ganz vergnügt«, sagte der Landsknecht zu seinen Begleitern. »Fahrt wohl, Torner, und sagt euren Stadtleuten, wir hoffen bald einmal an sie zu kommen, und sie sollen ungünstige Gäste in uns finden, wenn sie in ihren Kisten nichts Besseres bewahren, als ihr mit euch führt.« Als die Rücken der Knechte hinter dem hohen Uferrand verschwunden waren und die Schiffer schreiend und fluchend den Kahn wieder in Bewegung setzten, verließ Hannus seinen Kram, schlüpfte unter das Bretterdeck und fühlte in der Dämmerung nach dem Ritz, in welchem er einen schmalen Geldbeutel verborgen hatte. Aber auch da er beruhigt wieder auf das Deck kam, den Mönch mit dem Katzenkopf in die Kiste packte und die durchnässten Büchlein zum Trocknen ausbreitete, war er nicht mit ganzer Seele bei dem Werk. Er seufzte, schüttelte den Kopf und suchte einen Ausblick auf das Land zu gewinnen, als vermöchte er den Magister und sein Kind in dem schwarzen Waldsaum zu entdecken, welcher auf beiden Seiten des Stroms die Ebene begrenzte. Ende von Abschnitt 13.